WDR 5 Erlebte Geschichten. Ursula Lehr, morgen vor 85 Jahren in Frankfurt geboren, gilt als Altersforscherin der ersten Stunde. 1958 veröffentlichte sie ihre erste Studie über ältere Arbeitnehmer. Seither hat die Wissenschaftlerin ihr Arbeitsgebiet nicht in Ruhe gelassen. Im Gegenteil, Ursula Lehr ist heute ehrenamtliche Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO mit 100 Seniorenverbänden und deren 13 Millionen Mitgliedern und tritt dafür ein, die Lebensqualität von Senioren zu verbessern. Mit ihren gesamten veröffentlichten Vorträgen, so meint jedenfalls Rita Süßmuth, könnte sie alleine einen ganzen Bücherschrank füllen. Also ich bin Jahrgang 1930 und ich erinnere mich sehr genau an den Kriegsausbruch, da mein Vater am 1.9.99 geboren war und wir haben uns früh, meine Geschwister, das heißt, ich hatte damals nur eine Schwester, Mutter und ich, gesammelt zum Geburtstagskaffee. Und da eigentlich gute Stimmung, der 40. ist ja eine runde Zahl, und da kam dann die Nachricht, der Krieg ist ausgebrochen. Das war schrecklich. Ich spürte im Elternhaus irgendwie plötzlich eine sehr gedrückte Stimmung, obwohl mir als Neunjährige noch gar nicht deutlich wurde, was das bedeutet. Und die erste Zeit verlief ja auch noch relativ normal, soweit ich mich erinnern kann. Doch dann kam die Verdunklung. Und beim ersten Luftangriff auf Frankfurt fiel die Bombe direkt vor unserem Haus. Wir wohnten in Frankfurt in der Römerstadt. Und vor unserem Haus war dann ein großer Bombentrichter. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war noch eine kleine Bombe. Man hat wohl erst gerade angefangen. Und ich weiß, wie am Sonntag drauf dann Heerscharen von Menschen vorbeigezogen sind, um diesen Bombentrichter anzuschauen und um unser Haus. Wir wohnten in einem Sechs-Familienhaus, da waren die Fensterscheiben kaputt, es waren außen auch ein paar Löcher von Splittern oder so etwas zu sehen, um das zu bestaunen. Danach erinnere ich mich nicht mehr so konkret an Luftangriffe. Ich weiß, dass da war ich wohl, ja, noch in der Römerstadt wohnten wir, da war ich wohl im vierten Schuljahr. Also muss das 1940, 41 gewesen sein. Wir in der Schulklasse dann nach Fliegerangriffen die Granatsplitter gesammelt haben. Und dann am nächsten Morgen in die Schule kam mit einer Handvoll Bombensplitter. Und das war irgendwo interessant. Ich habe allerdings auch eine schlimme Erinnerung. Mein Bruder ist 1939 geboren. Und zwei, drei Jahre später, früher waren wir im eigenen Luftschutzkeller im eigenen Haus. Aber dann wurde ein Bunker gebaut, zu dem wir einen Weg von 100 Metern etwa hatten. Und es muss 1943 gewesen sein. Der Vater war eingezogen. Mutter und meine neunjährige Schwester, die ist 35 geboren, sind schon mal vor im Bunker und es gab zu spät Fliegeralarm, sodass ich dann den kleinen Dreijährigen an der Hand hielt und wir sind gerannt, denn über uns hörte man schon die Flieger und auf einmal ein Riesenkrach und mein kleiner Dreijähriger fiel hin. Und ich sehe nur noch sein blutendes Knie und dann habe ich ihn in den Arm genommen, beziehungsweise auf beiden Händen rennend in Bunker getragen. Das sind meine sehr deutlichen Erinnerungen. Er feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag und da kamen wir darauf zu sprechen. Und für ihn ist das die früheste Kindheitserinnerung. Aber nicht, dass er gefallen ist. Das hat er offenbar völlig vergessen, es war nicht da, sondern er schildert nur, wie er einmal in letzter Minute an meiner rechten Hand in den Bunker gerannt ist und wie dann in der Hadrianstraße, die mussten wir überqueren, ein großes Haus zusammengekracht ist. Ich habe an das Zusammenkrachen des Hauses keine Erinnerung. Wir erinnern die gleiche Situation. Ich sehe aber nur mich mit dem kleinen, blutenden Jungen. Und er weiß gar nicht, dass er gefallen ist, sondern er sieht nur das zusammenkrachende Haus. Ich bin sehr stark geprägt durch meine Eltern. Dazu muss man wissen, meine Mutter stammt aus einer Familie und war die älteste von 12 Kindern. 1905 geboren. Und sie war wohl eine gute Schülerin, denn die Lehrer von der Grundschule kamen dann zu meinen Großeltern und haben gesagt, die Trude muss auf die Lehrerbildungsakademie. Das war um diese Zeit, also 5 geboren, das wird dann so 1920 gewesen sein, war das die einzige Möglichkeit, bei der Mädchen ja doch eine Art von guter Berufsausbildung haben konnten. Aber meine Großeltern haben das versagt, haben gesagt, kommt nicht in Frage, die muss mir helfen, die anderen Geschwister aufziehen. Und so wurde mir, ich bin die Älteste von uns dreien, von vornherein in die Wiege gelegt, du musst einen Beruf haben. Aber genauso war es für mich deutlich, dass ich Familie haben wollte. Rundherum, alle hatten Familie. Also ich strebte wirklich Beruf und Familie an, was zu dieser Zeit nicht so ohne weiteres war. Und ich habe dann ja auch sehr früh geheiratet, mit 19. Und als ich 21 war, kam unser ältester Sohn. Aber mir war von vornherein klar, ich gebe meinen Beruf, damals war es mein Studium, nicht auf und ich ziehe es durch. Ich bin manchmal als Rabenmutter beschimpft worden. Mein Mann hat genug verdient, dass die Familie hätte leben können. Warum arbeitest du? Vielleicht hätte man noch Verständnis gehabt für jemanden, der arbeiten muss. Aber für jemanden, der arbeiten will, als Frau, da hatte man gar kein Verständnis. Dies zog sich dann ja noch hin bis 1954. Da hatte ich, ja, schon sehr jung, mit 23 habe ich meine Doktorarbeit abgegeben. Und da war am Deutschen Jugendinstitut, damals hieß es, glaube ich, Studienbüro für Jugendfragen, jawohl, und war hier in Bonn im Hager Weg. Und da war der Chef Professor Holzammer, bekannt, denn er war ja später ZDF-Direktor, ist übrigens mit über 100 gestorben und damals noch als junger Mann. Und Professor Holzammer meinte, ja, also die Voraussetzungen, die sind hier alle prima, Diplompsychologe, Entwicklungspsychologie, Kinderpsychologie vor allen Dingen, aber was, Sie haben Familie? Nein, das kommt nicht in Frage. Ich kann keine Frau anstellen, die ein Kind hat. Und ich konnte noch so viel sagen, mein Mann kümmert sich um es und so weiter. Er kümmert sich genau wie ich, denn mein Mann war sehr partnerschaftlich orientiert. Er hat gesagt, komm nicht in Frage. Und er hat mich dann abgespeist mit einer Arbeit, mit einer Expertise über die Akzeleration im Jugendalter, war ganz schön und gut. Er sagte, da können Sie in die Bibliothek gehen, wenn der Junge schläft, und die Bücher nach Hause holen und zu Hause bei Ihrem Kind arbeiten. Gefördert hat mich allerdings die Universität bzw. Professor Thome, der dann 1953 allerdings einen Ruf an die Universität Erlangen-Nürnberg bekam und in den Süden zog. Meine Kommilitonen sind alle mitgegangen, aber ich konnte nicht. Ich hatte ja in Bonn Mann und Kind. Und das war auch der Grund, weswegen ich trotz Familie oder besser wegen der Familie so ganz schnell meine Dissertation durchgezogen hatte. Ich habe mich dann 1968 habilitiert. Damals war es doch gar nicht üblich, dass Frauen sich habilitieren. Das war extrem schwierig, denn es gab ja keine Kitas. Wenn, waren Kindergärten für Dreijährige erst geöffnet, außerdem nur halbtags. Aber wie gesagt, ich hatte einen sehr partnerschaftlich orientierten Mann, der mich wirklich überall unterstützt hat. Da bin ich ihm heute noch dankbar dafür. Aber diese Einstellung, eine Frau gehört an den Herd, gehört zu den Kindern, die habe ich zunächst zu spüren bekommen in den 70er Jahren. Da ist die Idee der Tagesmutter aufgekommen in Baden-Württemberg. Und ich weiß sehr genau, dass damals eine Sendung lief, Pro und Contra. Und es waren Vertreter derjenigen, die dafür waren, dass Tagesmütter eingesetzt werden, wohlgemerkt. Frauen, die ausgebildet waren, die dann in die Familien gingen oder die Kinder, nur zwei oder drei jeweils, zu sich nach Hause genommen hatten. Also doch eine ganz individuelle Betreuung, ja. Die wurden dann von Christa Mewes vor allen Dingen enorm heruntergemacht. Und alle wissenschaftlichen Untersuchungen wurden an die Wand geredet. Und es kam also ein solcher Hass geradezu gegen die Idee. Ich habe dann von zu Hause mir das angeschaut, dass mich das dann derart motivierte, nun mal ein Buch zu schreiben und wirklich die Studien und ihre Ergebnisse aneinander zu reihen. Und interessant ist, wenn ich heute, nach wie vielen Jahren, einen Vortrag halte, kommen dann auch viele, inzwischen ja älter gewordene Studenten zu mir und sagen mir, sie glauben gar nicht, wie sie mir mit diesem Buch geholfen haben, wie mir dieses Buch den Rücken gestärkt hat. Nun gut, das war in den 70er Jahren. Damals war es doch gar nicht üblich, dass Frauen sich habilitieren. Ich war in der Philosophischen Fakultät der Uni Bonn die Erste. Und entsprechend war auch die Kommission, die meine Habilarbeit begutachtet hat, bestand aus 12 Mitgliedern, heutzutage sind es 5, die alle ein Gutachten schrieben. Und ich musste damals von Tür zu Tür gehen und mich bei jedem vorstellen und war dann am Schluss bei Professor Martin, dem Philosophen damals. Und seine erste Frage war, was macht Ihr Mann? Mein Mann war Kaufmann. Hat er wenigstens seinen Doktor? Nein, er hat nicht seinen Doktor. Da ist schon mal das Gesicht runtergefallen, kann man fast sagen, bei ihm. Vor mir waren 2 Kollegen, die sind nicht gefragt worden, was macht ihre Frau? Gut, dann ging es weiter. So, und Kinder haben sie auch. Ja, ja, und was machen die, wenn sie jetzt hier, also die sind mittlerweile schon aus dem Gröbsten draußen. In welche Schule gehen die? Gott sei Dank ging der Älteste ins Beethoven-Gymnasium, humanistisches Gymnasium. Das hat ihn dann so ein bisschen versöhnt. Auf jeden Fall meinte er dann, ja, ich kann nicht widersprechen. Alle 11 Gutachten sind sehr positiv. Ich muss sie zulassen, aber Sie müssen mir eines versprechen. Stellen Sie sich vor, an der Universität Heidelberg ist zurzeit eine Frau Dekanin. Versprechen Sie mir, dass Sie nie Dekanin werden wollen. In der Situation habe ich es versprochen. Der Zufall oder die Lebensgeschichte wollte es nur, dass dann 1988, als ich so weit war und eigentlich das Dekanat mal übernehmen sollte, wurde ich Bundesministerin. Als ich dann für mich völlig unerwartet von Helmut Kohl zur Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit ernannt wurde, hatte ich als erstes eine Kindergartenausstellung zu eröffnen. Die wurde noch von meiner Vorgängerin Rita Süßbutt organisiert und die war dann in unserem Haus im Gebäude des Ministeriums hier in Bonn in der Kennedyallee. Übrigens auch interessant am Rande, unsere Ministerin hält ihre erste Rede. Da hat also irgendeine Mitarbeiterin eines Referats dann über Kindergärten mir einen Vortrag geschrieben. Dann ging das zur Referentin, zur Referatsleiterin, die hat abgezeichnet. Dann ging das zum Unterabteilungsleiter, der hat abgezeichnet. Zum Abteilungsleiter, der hat ebenso korrigiert und abgezeichnet. Dann schließlich, weil es die erste Rede war, auch sogar zum Staatssekretär. Auch der hat herumgeschrieben, abgezeichnet und mir dann auf den Tisch gelegt. Die ging, wie man im Sprachgebrauch sagte, die Hühnerleiter rauf. Und sicher, in manchen Gebieten war ich angewiesen auf Information, aber nicht auf geschriebene Reden. Und bei diesem Gebiet aber, das ich ja jahrelang an der Uni selbst doziert habe, selbst gelehrt habe, ich habe also diese Rede nebenhin gelegt und habe frei gesprochen. und habe dann am Schluss gesagt, die Ausstellung hier ist äußerst interessant, war sie auch, Fröbel, Pestalozzi und so weiter, aber die neuere Literatur ist eigentlich nicht beachtet. Und da dachte ich an Piaget, den 30er, 40er Jahren, so neu war er auch nicht mehr. Auf jeden Fall, die ist nicht beachtet, denn dann können Kinder ohne weiteres ab 2 Jahren bereits stundenweise in außerhäusliche Betreuung gehen. Sie glauben gar nicht, wie die Bundesrepublik über mich hergefallen ist. Ich habe Tausende von Briefen bekommen, die dann meine arme Abteilung, Herr Sudmann war das, beantworten musste. Ich bekam Briefe von Vereinen mit über 200 Unterschriften. Helmut Kohl bekam böse Briefe. Familienministerin macht die Familien kaputt. Es gibt böse Karikaturen. Da habe ich ein Kind auf dem Arm und eine Schere schneidet uns kaputt. Man warf mir vor, leer wie DDR-Verhältnisse. Ich habe mich dann gerechtfertigt und habe gesagt, ich will nicht DDR-Verhältnisse, sondern ich bin orientiert an der École Maternelle in Frankreich. Die Franzosen haben weit mehr Kinder. Angesichts des demografischen Wandels und bei uns die zurückgehende Anzahl der Kinder ist es unbedingt notwendig, dass die Frau auch die Möglichkeit hat, berufstätig zu sein. Und ein Kind mit 2 Jahren, das war das Hauptargument, braucht Kinder für seine Entwicklung. Denn bestimmte Verhaltensweisen, und da ist das Geben und Nehmen ja ganz entscheidend, das lernt das Kind mit anderen Kindern im Sandkasten oder beim Spielen. Und die Mutter kann noch so pädagogisch geschult sein, sie kann das Geben und Nehmen dem Kind nicht beibringen. Also das muss im Spiel von allein entstehen. Nun ja, auf jeden Fall bekam ich dann sehr bald einen Brief von Helmut Kohl. Liebe Frau Lehr, ich bitte Sie doch, etwas vorsichtiger zu sein. Wir müssen einmal miteinander reden. Unsere Freunde aus Süddeutschland sind sehr erbost über Ihre Ansichten. Ich war dann in diesem Punkt still, habe meine Meinung nie geändert, habe dann auch 20 Jahre später Frau von der Leyen sehr unterstützt und war heilfroh, dass sie es durchgebracht hat. Als ich in die Politik eintrat, übrigens mit dem Auftrag von Helmut Kohl, der damals schon den demografischen Wandel realisiert hat und der gesagt hat, wir müssen etwas für unsere älter werdende Gesellschaft tun, wir müssen etwas für die Alten tun und Sie haben den Lehrstuhl in Heidelberg für Gerontologie, Sie sind dafür ausgewiesen und deswegen habe ich Sie berufen. Als ich dann kam ins Ministerium, hatte das gesamte Referat, das sich mit Altersfragen befasste, 4 Mitarbeiter. Ich erinnere mich heute noch dran, das ist jetzt 25 Jahre her, da wollte ich dann den ersten Altenbericht durchbringen. Und da saßen wir im Kabinett und außer Frau Wilms nur männliche Kollegen. Und die sagten dann, wozu ein Altenbericht? Ich hatte Helmut Kohl hinter mir, ja, aber ich musste wirklich schwer argumentieren und sagen, nachdem wir 8 Jugendberichte haben, 5 Familienberichte, wird es höchste Zeit, dass wir auch mal einen Bericht über die ältere Situation haben. Nun, er ging dann durchs Kabinett glatt durch, einstimmig durchs Parlament. Und als dann 1,5 Jahre später der Bericht abgegeben wurde, dann hat das Parlament gefordert und erreicht, dass in jeder Legislaturperiode ein Altenbericht folgt. Und zurzeit ist man dabei, den 7. Altenbericht zu erarbeiten. Der 6. war ausgezeichnet, auch die davor waren gut. Aber der 6., der war 2010, der hatte das Thema Altersbilder. Und der machte dann auch in der Politik endlich deutlich, dass Gleichaltrige extrem unterschiedlich sein können und dass wir allen gerecht werden müssen. Und ich habe dann also mit dafür gesorgt, dass das Thema Altern, alte Menschen nicht nur Frage der Pflege und der Betreuung sind und noch der Rente. Rente hatte Norbert Blüm. Sondern dass alte Menschen auch etwas für die Gesellschaft einbringen, dass die Aktivität älterer Menschen gefördert werden muss. Und so langsam hat sich das durchgesetzt und das freut mich. Spannend war auch die Frage des Gesetzes zur Altpflegeausbildung. Als ich kam, 1988, 89, da existierten insgesamt 70 verschiedene Ausbildungsordnungen in den einzelnen Ländern. Die Ausbildungsordnungen unterschieden sich von 6 Wochen Ausbildung bis 3 Jahresausbildung, von selbst bezahlen müssen von einigen tausend D-Mark bis hin nichts bezahlen, ja teilweise sogar mit Geld bekommen, wenn man zwischendrin Dienst gemacht hat. Also es war extrem unterschiedlich, auch die Inhalte der Ausbildung. Und da habe ich dann alle Träger von alten Einrichtungen, Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, die kommunalen Träger zusammengerufen und wir tagten beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt, die gleichzeitig dort im Schulungsgebäude zur Übernachtung hatten. Und wir schafften es in 2 Tagen, eine Ausbildungsordnung zu schaffen, wohl auf Grundlage der von Baden-Württemberg, aber doch mit einigen Veränderungen, wie das so ist, und eine Ausbildungsordnung zu schaffen, bei denen alle Träger zustimmen konnten. Und diese Ausbildungsordnung ging dann ins Parlament. Und dann kam 3 Tage vorher der Kultusminister von Bayern, Herr Zehntmeier, an und sagte, ja, Ordnung ist prima, aber wollen wir denn nicht noch ein paar sozialpsychologische Aspekte reinbringen? Altenpfleger, die müssen doch auch Umgang mit den Angehörigen, auch Umgang im Todesfall mit den Angehörigen reinbringen. Da sage ich, na ja, damit reißen also bei mir offene Türen ein, denn natürlich, ich bin sehr für psychologische Aspekte da hineinzubauen. Nun ja, dann kam das, es ging durchs Kabinett, es ging durchs Parlament einstimmig, auch die Opposition hat voll zugestimmt. Und nun, wir haben schon die Flasche Sekt kaltgestellt, dass dieses Gesetz endlich durchgeht. Wir kommen in Bundesrat. Ich habe es vorgestellt, wie das so üblich ist. Und dann kommen verschiedene Kommentare von einzelnen Ländern, die alle dafür waren. Und dann kommt zum Schluss Bayern, lobte das Gesetz auch, es wäre 100%, aber der Bund hat keine Zuständigkeit. Der Bund hat nur Zuständigkeit für medizinische Ausbildungsberufe. Und hier ist so viel Sozialpsychologie drin, dass das dann in die Zuständigkeit der Länder fällt. Die Zuständigkeit des Bundes mit diesen vielen sozialpsychologischen Aspekten, die lehnen wir ab, sodass das Gesetz abgelehnt wurde. Das war die Situation, es war 89, wo ich dann zu Helmut Kohl ging und sage, ich drehe zurück. Heidelberg freut sich, wenn ich komme. Aber der Gang der Dinge war, dass es noch ein 2. Mal durchs Kabinett ging. Das hat es auch geschafft. Aber dann war die Legislaturperiode zu Ende und das Gesetz wurde auf Eis gelegt. Das ist Politik. Morgen wird sie 85 Jahre alt, die Altersforscherin Ursula Lehr, die ihre Vorstellung von Aktivaltern jetzt praktisch umsetzt. Eine Sendung von Melaha Cimşek in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Die nächste Sendung in dieser Reihe können Sie am kommenden Sonntag hören. Dann erzählt Deutschlands Sexualforscher Nummer 1, Volkmar Sigusch, der 75 Jahre alt wird. Am Sonntag um 7.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.